SWR 2 Wissen. Wenn ich eine Frau wäre, ich, Carl Gervasse, Carla Gervasse, würde ich sagen, ich möchte entscheiden, ob und wann ich schwanger werde. Und insbesondere, wenn ich nicht total monogam bin. Ich werde nicht dem Mann trauen, ich will diese Entscheidung machen. Das ist das Plus. Das Negative ist das Umgekehrte. Ich habe jetzt ein intimes, monogames, sexuelles Verhältnis mit einem Mann. Ich traue dem Mann, er traut mir. Also meiner Meinung nach soll er zumindest die Hälfte der Verhütungsmittel, vielleicht noch besser total. Die meisten Männer haben nicht einmal die Höflichkeit zu fragen, bist du auf der Pille? Sondern nehmen einfach an, die Frau nimmt das und genieren sich überhaupt nicht drüber. In Zeiten von Sex und unbefleckter Empfängnis. Eine Sendung von Eva Schindele. Der Erfinder der Pille, Carl Gervasse, ist kein Fanatiker hormoneller Kontrazeption. Er plädiert für einen Supermarkt verschiedener Verhütungsmittel und Zeugungsoptionen. Für ihn sind die Pille, Kondome oder die Sterilisation die Hardware. Die Software ist, wie eine Kultur mit den verschiedenen Möglichkeiten umgeht. Seit 40 Jahren ist die Verhütungspille nun auf dem europäischen Markt. Gefeiert wurde sie als eine Möglichkeit, Sex und Fortpflanzung voneinander zu trennen. Nun propagiert Gervasse konsequent den anderen Schritt. Zukünftig sollten Schwangerschaften nicht nur verhindert, sondern mit Hilfe der Reproduktionsmedizin initiiert werden. Das, so seine These, würde Frauen endlich ermöglichen, die Hälfte des Himmels zu erobern. Das größte Sozialproblem des nächsten Jahrhunderts ist die Spaltung zwischen Sex und Befruchtung. Bis jetzt war es natürlich ein Prozess. Nicht, wenn man ein Kind haben wollte, dann hat man Geschlechtsverkehr. Jetzt könnte man sagen, es wird anfangen, dass man hat Sex für Freude oder Liebe oder Lust und die Befruchtung tut man unter dem Mikroskop. Also, ich finde das so wichtig und so seriös, da habe ich sogar ein Theaterstück darüber geschrieben, Unbefleckt. Und der Untertitel von Unbefleckt ist Sex im Zeitalter der mechanischen Reproduzierbarkeit. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich zum ersten Mal gehört habe, wie meine Mutter mir ins Ohr geflüstert hat: Adam, mein süßes Ixi-Baby. Es hörte sich schön an, wie sie Ixi sagte. Wie ein Kosename. Und danach hat sie mir immer einen Kuss gegeben. Dann kann ich mich daran erinnern, dass ich Ixi mal in einem ganz anderen Zusammenhang gehört habe. Da hat sie am Telefon von dem Ixi-Baby gesprochen. Und das hörte sich gar nicht mehr so niedlich an. Der 17-jährige Adam hat einen Verdacht. Er ist nicht in der sexuellen Vereinigung seiner Eltern entstanden, sondern im Labor erzeugt worden. Unbefleckt, Sex im Zeitalter der Reproduzierbarkeit, ist das jüngste Theaterstück Gervassis. Es erzählt die fiktive Geschichte einer 38-jährigen amerikanischen Reproduktionsbiologin, die im Selbstversuch die intrazytoplasmatische Spermieninjektion, kurz ICSI, entwickelt. Bei diesem Verfahren wird ein einzelnes Spermium direkt in die Eizelle gespritzt. Die Zutaten? Ihre eigenen Eizellen und einige kaum bewegliche Spermien, die sie einem ahnungslosen israelischen Atomingenieur bei einer Liebesaffäre geraubt hat, sowie der Samen ihres Kollegen Felix. Er hatte seine Spermien heimlich dazugemischt, weil er sie einfach für potenter hielt. Dies führt zu allerlei Verwicklungen und letztendlich zu Adam, der erst in der Pubertät über seine Entstehung erfährt. Die Pille hat damit angefangen. Mit dem ersten Teil, nämlich, dass es möglich ist, Sex zu haben, ohne ein neues Leben zu produzieren. Sogar die Möglichkeit, ein neues Leben zu produzieren, ist eliminiert. Also das ist genau der Grund, warum Leute die Pille nehmen. Weil sie Sex haben wollen, aber keine Kinder. Also Sex für Liebe oder Freude oder Lust oder Spaß oder was immer das ist, ohne Kinder zu haben. Aber trotzdem, also sagen wir das so an die 60er Jahre, nicht? Aber wenn sie ein Kind haben wollten im Jahre, sagen wir 1970, dann haben sie doch gesagt, jetzt höre ich auf, meine Pille zu nehmen und jetzt haben wir Geschlechtsverkehr, gewöhnlichen Geschlechtsverkehr, bis ich schwanger bin. Seine Frau sagt das. Also es hat sich alles fundamental in 1978 geändert. Das erste In-vitro-Baby geboren wurde, Louise Brown in England. Das war die Erfindung von Steptoe und Edwards. Was man da jetzt gemacht hat, ist ein Kind produziert ohne Geschlechtsverkehr. Das ist genau das andere, nicht? Das war natürlich nur für Leute, die natürlich unfruchtbar waren. Aber seit damals sind schon zumindest 300.000 Kinder so geboren worden. 30 Jahre bevor das erste künstlich erzeugte Kind auf die Welt kam, gelang es dem jungen Biochemiker Gerassi, das Schwangerschaftshormon Progesteron künstlich nachzubauen. Wenige Jahre später sollte dieses Hormon zu einem wichtigen Baustein der Verhütungspille werden. Die Idee hinter der Pille erscheint simpel. Wenn eine Frau bereits schwanger ist, kann sie nicht mehr schwanger werden. Also wird dem weiblichen Körper mit Hilfe eines Hormongemischs aus Progesteron und Östrogen eine Schwangerschaft vorgegaukelt. Monat für Monat. Dadurch tritt der natürliche Zyklus außer Kraft und das Heranreifen neuer Eizellen wird verhindert. Durch die tägliche Pille ist es gang und gäbe geworden, sich selbst zu regulieren. So fasst die Körperhistorikerin Barbara Duden von der Universität Hannover die symbolische Botschaft der Hormonpille zusammen. Mit der Pille verinnerlichen Frauen ein chemisches Kommando, das ihre ganze Konstitution umstellt, das ihr Befinden, ihre Haltung, ihre Autozeption auf lange Sicht stabil verändert. Die Gewöhnung an die Pille hat symbolische Pionierarbeit geleistet. 1961 kam die erste Pille Anovular auf den europäischen Markt. Ihr Hersteller, die Schering AG, hängte die neuartige Pillenkreation anfangs nicht an die große Glocke. Sie fürchtete den Protest der Kirchen und Ärzte. Schließlich war es etwas völlig Neues, ein Medikament zu verordnen, das nicht Krankheiten heilen, sondern natürliche Vorgänge des Körpers gesunder Frauen manipulieren sollte. 1966 schluckten 3% der westdeutschen Frauen die Pille. 5 Jahre später waren es bereits 25% und heute verhüten 58% der Frauen zwischen 16 und 44 Jahren hormonell. Die Pille machte die Verhütung zum medizinischen Problem und die gesunde Frau zur Patientin. Die Gynäkologie boomt seit dieser Zeit und hat immer mehr Raum im Frauenleben eingenommen. Inzwischen hilft die Gynäkologie nicht nur Kinder verhüten, sondern auch welche möglichst fehlerfrei herzustellen. Schwangerschaft und Geburt werden mehr und mehr als riskante und schmerzhafte Ereignisse eingestuft, die medizinisch kontrolliert und gemanagt gehören. Frauen wird ein hormonelles Styling, wie es auf Neudeutsch heißt, angeraten. Ich denke, dass die Pharmazie ein hohes Interesse daran hat, Frauen zu vermitteln. Es gibt Mittel, die dich den ganzen Monat fit machen. Du brauchst überhaupt keine Menstruation mehr zu haben. Du brauchst keine Schmerzen mehr zu haben, wenn du menstruierst. Sie ist überhaupt überflüssig. Und die neuen hormonellen Methoden bieten ja der Frau geradezu an, nicht mehr über Körper und Verhütung nachzudenken. Soweit Hanna Staud-Hubka, Leiterin von Pro Familia Bremen. Inzwischen können sich Frauen hormonelle Verhütungsstäbchen unter die Haut des Oberarms pflanzen lassen, die nicht nur über Jahre vor Schwangerschaften schützen, sondern auch in vielen Fällen die Monatsblutung verhindern. Die Pille hat diese Entwicklung eingeleitet, indem sie demonstrierte, dass sich weibliche Körperfunktionen scheinbar beliebig und gefahrlos aus- und wieder anknipsen lassen. Inzwischen arbeiten ganze Heerscharen von Wissenschaftlern daran, Frauen neu und besser zu erfinden oder möglicherweise ganz zu ersetzen. Die Psychologin Ulrike Haufe, Frauenbeauftragte des Landes Bremen. Die Medizin macht immer deutlicher, dass sie glaubt, dass Naturvorgänge Entfremdung bedeutet und das, was natürlich ist, das eigentlich ist, was technisch herstellbar ist. Also es findet so ein Umdeutungsprozess momentan statt. Das Richtige ist quasi das Technische und das Falschere ist das Natürliche. Sex im Zeitalter unbefleckter Empfängnis. Karl Gerassi erzählt in seinem Theaterstück von der Enddreißigerin Melanie, ihres Zeichens Reproduktionsbiologin, und von dem Mediziner, den sie bat, ihr bei dem Experiment zu helfen. Melanie versucht, ein einzelnes Spermium mit Hilfe einer Pipette in die Eizelle zu injizieren. Kein einfaches Unterfangen. Jetzt kommt der schwierige Teil. Ich muss ihn mit dem Schwanz zuerst einsaugen. Sobald ich nahe genug dran bin, reicht nur ein minimaler Sog. Schwupp. Ha, hab ich dich. Nicht schlecht. Da ist die Eizelle. Eine richtige Schönheit. Guck doch bloß mal. So, meine Süße. Jetzt halt schön still, während ich dich zurechtdrücke und ich auf meine Saugpipette stecke. Hohlkörperchen nach oben. Mensch, du hast es geschafft. Fabelhafte Penetration. Jetzt schieß ihn raus. Es ist ganz sicher eine Schwächung von Weiblichkeit, wenn wir nur noch von technisierter Reproduktion sprechen und übrigens auch Sexualität quasi nur noch als irgendetwas Schmutziges wahrzunehmen, im Sinne von, dass das etwas vielleicht produziert, was in der Technik noch besser produziert werden könnte. Das, finde ich, befleckt übrigens auch die Sexualität. Zurück in die 60er Jahre. Hanna Staudt-Hupka studierte damals in Frankfurt Soziologie und erfuhr 1968 von der Verhütungspille. Als ich zum ersten Mal von der Pille hörte, da war es schon so, dass es was sehr Geheimnisvolles war, dass man an die Pille sehr schwer rankam, dass, wenn man die Pille wollte, verheiratet sein musste und dass sie auch Angst machte. Deswegen, weil man nicht genau wusste, wie funktioniert diese Pille. Das ist doch ein Medikament. Was macht diese Pille mit meinem Körper? Auf der anderen Seite mit der großen Hoffnung, endlich eine Verhütungsmethode gefunden zu haben, wo wir Frauen keine Angst mehr haben müssen vor ungewollter Schwangerschaft und deren Folgen. Also es war sehr ambivalent. Einerseits die Angst vor dem Neuen, auf der anderen Seite die Neugier auf das Neue und auf die Möglichkeit, ganz anders mit Sexualität umgehen zu können. Frauen lieben die sanfte Verführung durch den Mann. Und ich nenne nur den einen wirklichen Mann, der seine Frau verführen kann. Man liegt ganz still beisammen, spricht zärtlich miteinander, tastet sich überhaupt erst einmal aneinander heran. Die Berührungen sind spärlich, man gewöhnt sich an das Gefühl, die Wärme des anderen zu spüren. Ein scheuer Kuss kann jetzt schöner sein als die wildeste Liebkosung. Sehr langsam dehnen sich die Zärtlichkeiten auf die übrige Körperfläche aus. Oswald Kolle, der den Deutschen in den 60er Jahren Sexualität erklärte. Noch Mitte der 60er Jahre schickte es sich nicht, über Lust oder gar Empfängnisverhütung in der Öffentlichkeit zu reden. Dem Sex haftete etwas Unanständiges an. Man vollzog ihn in der Ehe und ansonsten trieb man es, heimlich. Im Auto, im Heustadel oder wenn die eigenen Eltern oder die der Freunde gerade mal nicht zu Hause waren. Und wehe, das Mädchen wurde schwanger. Die Drohung, komm mir ja nicht mit einem Kind nach Hause, setzte sich in den Köpfen vieler Frauengenerationen fest. Ein uneheliches Kind galt als Schande und war meist mit dem Rückzug ins abhängige Hausfrauendasein verbunden. Noch 1964 mussten, so die damals gängige Formulierung, die Hälfte der Paare heiraten, weil ein Kind unterwegs war. 10 Jahre später machte sich bereits der sogenannte Pillenknick bemerkbar. Das war natürlich auch neu an der Pille, dass, wenn die Angst um Schwangerschaft wegfällt, Frauen ihre Sexualität besser leben konnten. Da hat die Pille mit Sicherheit sehr dazu beigetragen, auch ins Gespräch zu bringen, dass die Frau auch orgasmusfähig ist, auch Lust an Sexualität hat. Und mit Sicherheit ist da eine Diskussion in Gang gekommen, die Männern Angst gemacht hat. Angst davor, dass Frauen jetzt ihre sexuelle Lust leben können. Wie sich doch in wenigen Jahren Verantwortlichkeiten verschieben. Anfangs lehnten viele Männer die Pille ab, fürchteten, ihre Partnerinnen könnten aufmüpfig werden. Doch bald drehte sich der Spieß um. Männer erwarteten, dass Frauen die Pille schluckten und vergaßen, dass der Liebesakt irgendetwas mit Kinderzeugen zu tun haben könnte. Wurde die Frau aber schwanger, dann musste sie mit Vorwürfen rechnen. Er fühlte sich von ihr reingelegt. Und die Gesellschaft schob ihr die Schuld zu, denn sie hätte ja besser verhüten können. Das Bewusstsein, dass die Pille ein Medikament mit Nebenwirkungen ist, verschwand zunehmend in der Öffentlichkeit. In unserer Gesellschaft hat sich eingeschliffen, dass die Frauen halt die Pille nehmen, weil es einfach ist, sie zu beschaffen, dass Mütter ihre Tochter zum Frauenarzt begleiten und sagen, Mensch, jetzt wird's aber Zeit. Und was auffällig ist, ist, dass ja gerade die selbstbewussten jungen Frauen, die die Pille nehmen, nicht das Selbstbewusstsein haben zu sagen, die Verhütung soll auch jemand anders mit übernehmen. Die Pille passte zur Aufbruchsstimmung der späten 60er und der 70er Jahre. Sie nutzte einer Frauengeneration, die ihr Glück nicht mehr vorrangig in Heim und Familie suchte. Frauen drängten an die höheren Schulen und Universitäten. Sie wollten sich im Beruf verwirklichen und eigenes Geld verdienen. Mit der Parole »Mein Bauch gehört mir« forderten sie, Schwangerschaftsabbrüche gesetzlich zu erlauben. Viele Frauen, vor allem die gut ausgebildeten, fühlten sich damals vom Kinderkriegen regelrecht bedroht, hatten ihnen doch ihre Mütter vorgelebt, wie wenig in unserer Kultur Kinder mit dem Wunsch nach einem eigenen Stück Leben zu vereinbaren sind. Der sogenannte Pillenknick der 70er Jahre leitete einen statistischen Abwärtstrend ein. Frauen bekommen immer weniger Kinder. Wen wundert es? Schließlich ignoriert die Sozialpolitik bis heute die Lebensentwürfe junger Frauen. Auch im Jahr 2001 sind Berufstätigkeit und Kinder nur schwer kompatibel. Und Kinder sind nach wie vor das große biografische Risiko für Frauen. Sie können den Verlust des Arbeitsplatzes bedeuten, vom Geld des Partners oder vom Sozialamt abhängig machen. Frauen und auch Männer werden immer älter, bis ein Kind in ihr Leben passt. Mit 34 ist zum Beispiel noch jede zweite Akademikerin kinderlos. Und die biologische Uhr tickt, denn mit zunehmendem Alter wird es schwieriger, schwanger zu werden. Und auch bei Männern nehmen die Fruchtbarkeitsstörungen zu. Während in den letzten 50 Jahren das Leitmotiv, das Hauptwort vielleicht Verhütung war, ist es natürlich ganz klar jetzt Befruchtung, weil meiner Meinung nach wird Verhütung, das sage ich in meinem Theaterstück, eigentlich eliminiert werden. Weil was man jetzt tun kann, man kann sowohl Eier wie Spermien natürlich einfrieren und jahrelang behalten. Und dann, wenn man ein Kind haben will, gebraucht man sein eigenes Eier und Spermien des Mannes, injizieren sie unter dem Mikroskop und dann stecken sie es zurück in die Gebärmutter der Frau. Also die Schwangerschaft ist eine normale Schwangerschaft, wie immer. Die Befruchtung ist anders. Aber wenn sie das schon tun, was wir gerade gesagt haben, dann können sie ja sich sterilisieren lassen, wenn sie schon jung sind. Für Karl Gerassi ist die Laborbefruchtung eine Strategie, die Biologie der Frauen zu überlisten und so das Kinderkriegen auf später zu verschieben. Doch wer sich für diese Methode interessiert, muss noch enttäuscht werden. Bisher lassen sich Eizellen nicht gut einfrieren. Nur bereits befruchtete Eizellen oder Embryonen überleben den Kälteschock. Aber sollten sich Frauen schon mit 25 auf einen genetischen Vater ihres Kindes festlegen? Was würde falsch sein? Sie haben ja, wir alle haben Kontos, wir haben allerlei Konten. Warum können wir nicht auch ein Spermien- und ein Eikonto haben, ein persönliches? Das finde ich persönlich als kein großes Problem. Ich glaube wirklich, wir diese Sache, die Spaltung von Sex und Befruchtung, die viele Leute sagen, das ist fürchterlich, das ist nicht natürlich und so, das ist natürlich totaler Unsinn. Das ist ja nur alles romantisierter Unsinn, weil wir tun das ja schon. Nicht? Warum gibt es 80 Millionen Frauen, die Pille nehmen? Weil sie kein Kind haben wollen. Also ist ganz klar, das sind schon alle Leute, die sowieso nur Sex allein machen wollen. Zwischen einer gewollten und einer ungewollten Kinderlosigkeit liegen oft nur wenige Monate. Manche Frau, die gewohnt war, planerisch zu verhüten, muss dann erfahren, dass sich Kinder nicht prompt herbeiplanen lassen. Doch wer rät zur Geduld? Immer öfter und schneller erhoffen sich Frauen von den Reproduktionsmedizinern technische Abhilfe. Reparieren Frauen mit ihrem Körper einen gesellschaftlichen Versorgungsskandal, der medizinisch etikettiert wird und die Sozialversicherten Milliarden kostet? Wäre es nicht besser, von vornherein ein kinderfreundlicheres Klima zu schaffen? Die Bremer Frauenbeauftragte Ulrike Haufe, Vizepräsidentin des Verbandes Psychosomatische Gynäkologie und Geburtshilfe. Jede Debatte über Reproduktionsmedizin, die in den letzten Monaten geführt wird, scheint völlig ohne Frauen auszukommen. Also es wird nur von unseren Eiern geredet und von den Produkten in Form von Embryonen, aber die Frau kommt nicht mehr vor. Und ich bin jemand, die meint, dass das, was wir da an Potenz haben, Befruchtungsfähigkeit, die Fähigkeit, ein Kind auszutragen, etwas ist, was uns Frauen ein hohes Gut sein kann und sein sollte und auch einen guten Teil unserer Identität ausmacht, übrigens auch lebensenergetisch viel uns bringt. 1999 befanden sich in Deutschland 37.000 Frauen in reproduktionsmedizinischer Behandlung. 65.000 Zyklen wurden registriert. Damit hat sich die Zahl der Behandlungszyklen in nur 8 Jahren mehr als verzehnfacht. Das Durchschnittsalter der Ratsuchenden wird immer älter. Inzwischen liegt es bei Mitte 30. Die Indikationen wurden mehr und mehr ausgeweitet, wobei der Anteil der Paare, die keine handfeste medizinische Diagnose haben, zunimmt. Ist es nicht paradox, dass Deutschland einerseits eine der niedrigsten Geburtenquoten im Weltvergleich hat und sich andererseits bei der Zahl der Hightech-Laborbefruchtungen an der Weltspitze befindet? Dabei sind die Erfolgsquoten der Reproduktionsmedizin nach wie vor gering. Nur 30% der Frauen, die sich in reproduktionsmedizinische Behandlung begeben, gehen mit einem Kind nach Hause. Viele sind von der Prozedur körperlich und seelisch gestresst. Und haben sie vorher wegen ihrer Berufstätigkeit das Kinderkriegen aufgeschoben, so verträgt sich jetzt die Wunschkindbehandlung kaum mit einem beruflichen Engagement. Mir scheint es so, dass es einen Zusammenhang gibt, dass Frauen die sogenannte Männerwelt erobert, also das heißt die Erwerbstätigkeit, mehr und mehr zu ihrem Lebensinhalt auch wird, während gleichzeitig die Männer versuchen, die Frauenwelt zu erobern, indem sie genau die ureigenen weiblichen Qualitäten enteignen und quasi vertechnisieren. Ich glaube nicht, dass das ein bewusster Prozess ist. Das erscheint mir jetzt sehr kühn, wenn ich das sagen würde. Aber ich glaube schon, dass ein Prozess passiert der Gleichmacherei. Also das, was die Frauen jetzt bei uns können, das müssen wir ja irgendwie bei ihnen auch erledigen können. Und ich finde, da sehen sie ehrlich gesagt ein bisschen ärmlich aus, außer wir Frauen lassen es zu. Ich wollte keinen Spender, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, und damit basta. Kerngesund und gut aussehend, das hört sich zwar auf dem Papier ganz gut an, aber der ausschlaggebende Faktor ist und bleibt die Intelligenz. Mein Kind soll schlauer sein als alle anderen. Außerdem gibt es unveränderliche Merkmale, die man an einem Menschen nur spüren kann. Güte, Klugheit, Geschick. In einer Samenbank gibt es nur Samen, aber keinen richtigen Mann. Gerassis Wissenschaftlerin ist eine Frau, die für sich selbst die ICSI-Methode entwickelt. Liebevoll das Spermium ihres Geliebten injiziert und dann 9 Monate mit Adam schwanger geht. Mit der Realität der Reproduktionsmedizin hat das wenig zu tun. Die Fortpflanzungsmediziner sind meist Männer und der Prozess der Erzeugung von Kindern ist ausgetüftelte Fließbandarbeit, ähnlich wie bei der Produktion von Autos. Bevor Sie sich das Embryo, das Sie jetzt produziert haben, eigene Gebärmutter stecken, analysieren Sie das genetisch und sagen wir, es gibt diesen Marker. Würden Sie sagen, das Embryo will ich nicht in mich hereinstecken. Und da Sie einige Eier haben werden, alle Ihre eigenen Eier, alle von Ihrem eigenen Mann injiziert worden sind, von Spermien des eigenen Mannes, dann nehmen Sie ein Embryo von denselben Eltern, das nicht ein mongoloides Kind haben würde. Das ist das Positive davon. Ob es moralisch ist, eine ganz andere Frage. Gerassi sieht in seiner Sozialutopie noch diesen anderen Vorteil. Alle Embryonen könnten, bevor sie in die Frau eingepflanzt werden, auf mögliche genetische Abweichungen durchgecheckt werden. Diese bei uns verbotene sogenannte Präimplantationstechnik diene der Selbstbestimmung der Frau. Schließlich wünschten sich Frauen ein gesundes und pflegeleichtes Kind, denn sie wüssten, dass sie nur gesellschaftlich funktionieren können, wenn ihre Kinder funktionieren. Um diesen Gencheck in der Petrischale wird derzeit heftig gestritten. Wir müssen uns völlig klar sein, dass jede Form der Reproduktionsmedizin, die immer technischer wird, eindeutig dazu dient, das Produkt zu optimieren. Und das Produkt ist in dem Falle das Kind und die Optimierung heißt, dass an dem alles richtig sein muss. Und wenn das heute noch das ist, dass es kein mongoloides, also Trisomie 21 Kind ist und morgen vielleicht das mit der Rückenspaltung, also Spina bifida, dann ist es übermorgen vielleicht schon wieder eine andere Art von Auffälligkeit, die nicht gewollt ist und ein Jahr später noch wieder irgendwas sehr viel diffizileres und feineres. Und wir entwickeln uns zu einer Kultgesellschaft von Perfektion. Es wird so etwas geben wie eine individuelle Schuld von Eltern, die dann ein nicht perfektes Kind haben. Und wenn das dann vielleicht nur eine Hasenscharte hat. Und diese individuelle Schuld wird immer so groß sein, wie es weniger Kinder dieser Art gibt. Ich finde nichts grausliger als diese Vorstellung. Unbefleckt. Sex im Zeitalter der Reproduzierbarkeit. Heute war das Bar Mitzwa-Fest. Es war eher eine Teenie-Party als eine religiöse Initiationszeremonie. Meine Eltern wirkten nervös und meine Mutter gab mir einen versiegelten Brief. Das habe ich vor 13 Jahren geschrieben, sagte sie, und mein Vater sagte, da wären zwei DNA-Proben drin. Die Ergebnisse hat noch keiner zu Gesicht bekommen, obwohl die Tests schon gemacht wurden, als sie noch ein Baby war. Manche Kinder, die in deiner Situation sind oder in einer ähnlichen Situation, wenn zum Beispiel ihre Mütter zu einer Samenbank gegangen sind, wollen wissen, wer ihr leiblicher Vater ist, steht hier. Ich nicht. Vor 40 Jahren kam die Pille auf den Markt. Jede von uns Frauen hat ihre individuelle Geschichte mit den rosa, weißen und blauen Perlen. Trotz scheinbar perfekter Verhütung kommt jedes zweite Kind auch heute noch, ungeplant. Sexualforscher berichten von einer allgemeinen Lustlosigkeit. Gebären ist als schmerzhaft und qualvoll verschrien und Kaiserschnitte auf Wunsch ohne medizinische Notwendigkeit nehmen immer mehr zu. Kinder sind zum Luxusartikel geworden. Ich glaube, dass Schwangerschaft und Geburt für uns Frauen große initiale Zündungen sein können für ein Gefühl von Stärke und Befähigung, was viel weiter reicht dann übrigens als die Schwangerschaft und die Geburt selbst. Und mir wäre es wichtig, dass wir uns das auch behalten, diese Kraft, diese Grenzerfahrung auch mit Sicherheit. Geburt ist eine Grenzerfahrung, aber auch übrigens Kinder haben, führt uns ganz oft an die Grenzen von unseren Nerven und vielleicht auch manchmal von unseren Lebensplanungen. Kinder stoßen an. Sie stoßen uns persönlich an zu Entwicklungen, die wir ohne sie so nicht machen würden. Und ich wünschte mir, Kinder würden in dieser Gesellschaft auch so ernst genommen, dass sie diese Gesellschaft anders anstoßen könnten, dass sie wertgeschätzter würden und darüber gemerkt würde auch, dass diese Gesellschaft mit Kindern weniger entfremdet wäre als ohne. In SWR 2 Wissen hörten Sie In Zeiten von Sex und unbefleckter Empfängnis, eine Sendung von Eva Schindele. Morgen geht es in SWR 2 Wissen um die schottischen Hebriden. Titel der Sendung: Gottes Lieblingsinseln. SWR 2 Programmtipps. 14.05 Uhr Dschungel. Jemand ist gekommen, dass sie abgeschossen. Ja, sie ersticken. Kreislaufkollaps. Dass sie vielleicht zu wenig Sauerstoff haben. Also von der Luft her könnten sie schon atmen. Ein rätselhafter Tod am Strand und ratlose Menschen. Was geschah im Sommer 1998 in Bastia? Wer war zuständig? Wann genau passierte es? Und warum? Was wurde getan? Und welche Rolle spielen die holländischen Optiker? Vielleicht durch Jahreszeiten. Ein Hitzschlag. Oder eben, sie sind auf den Stein gestoßen und konnten sich vielleicht da nicht mehr befreien, weil die da eingeklemmt waren. Zuck Kavum. Dschungel, 14.05 Uhr. 17.05 Uhr, SWR 2 Forum. 2 mal 3 macht 4, witte, witte, witt, und 3 macht 9. Über die Vermittlung von Mathematik im Unterricht. Gesprächsleitung Ralf Kaspari. SWR 2 Forum, 17.05 Uhr. 19.05 Uhr, Abendkonzert. Am 19. Mai gastierte die Academy of Ancient Music bei den Schwetzinger Festspielen. Die Musiker des Ensembles sind Spezialisten im Bereich der barocken und klassischen Aufführungspraxis. Aufgeführt wurden Werke von Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann und Johann Sebastian Bach. Schwetzinger Festspiele 2001. Abendkonzert, 19.05 Uhr.